weiß genau, dass ich niemals mit dir leben kann, außer du änderst dich für mich und schaust auch zwischendurch für dich. Leb nicht mein Leben, sondern deins. Auch wenn du weißt, dass ich Probleme hab, bei dir sieht's nicht besser aus. So hol dich erstmal selbst aus dem Scheiß heraus. Du möchtest nur das Beste für mich, doch das Beste ist das Schlimmste für dich. Denn was nützt dir, wenn ich problemlos bin, du in der Scheiße steckst ganz tief drin. Ich liebe dich, doch ich will, dass du Verantwortung für dich selbst übernimmst. Bei dir sieht's nicht besser aus, so hol ich jetzt mal selbst aus der Scheiße heraus. Roll like